Radio Marabu ist geiles Radio. Zweite Stunde 2015 mit Falkenberg zum neuen Album Geliebtes Leben hier auf Radio Marabu. Geliebtes Leben, das ist die neue Platte. Rodeo Clown war bei uns auf Radio Marabu Nummer 1. Da gehe ich mal von wenig Feedback aus. Aber das Stück Geliebtes Leben war in Berlin beim RBB auf 1. Sendung Hey Music mit Jürgen Jürgens. Die gab es früher schon mit Mauer und Schwarz-Weiß. Macht das heute immer noch. Darf dort auch so ein bisschen sich austoben, habe ich das Gefühl. Eine Art Hörer-Hitparade. Hast du davon wirklich was gemerkt? Feedbacks, CD-Verkäufe? Musst du jetzt 3 neue Auflagen machen für das Album? Nee, das spielt keine Rolle. Das sind ja Sendungen, die kommen in der Abendschiene halt. Also abends hört halt kaum jemand Radio. Also ich sag mal, im kommerziellen Radio sind die wichtigen Sendeplätze die Morningshows halt. Und dann schleppt man sich so über den Tag. Also die Problematik ist ja, dass also auch bei den kommerziellen Radios natürlich der Hörerschwund auch groß ist. Die Leute machen ihre Programme selber. Ja, das ist so mit Spotify und derartigen Dingen auch. Ja, oder du steckst deinen USB-Stick halt in deine Konsole und hast dein eigenes Programm, man hast deine iTunes-Liste oder keine Ahnung. Es ist, das Radio hat sich selber da eine riesen Falle gebaut. Also, sehe ich auch so, ja. Also es ist, das Radio, mit dem ich aufgewachsen bin, findet schon lange nicht mehr statt. Das war aber spannend, also dass man das Radio angeschaltet hat und Neues erfahren hat, dass die DJs ihre Platten mitgebracht haben und gesagt haben, hey, ich habe hier was Neues, hört es euch mal an und vielleicht gefällt es euch und so. Dieses Ding einfach, dieses Helfen, Musik zu entdecken, das findet im Radio nicht mehr statt und deshalb begräbt sich das Radio im Moment auch selber. Und natürlich ist es wichtig, natürlich ist jede kleine Hilfe, also vom natürlich immer gut und wichtig für jeden Künstler. Und ich will das auch gar nicht also unterbewerten. Also wenn man, ich sag mal, in der Hey Music quasi mit internationalen Künstlern konkurriert, die quasi bei Universal oder Sony sind und da irgendwie eine 1 kriegt, ist das ist schon cool. Und das weiß ich schon zu schätzen. Das glaube ich. Ich hätte jetzt zum Beispiel durchaus beim RBB mir auch vorstellen können, dass man das zumindest dann mal einmal in der Morningshow spielt mit Hinweis auf die Abendsendung, aber dann offensichtlich nicht. Dann ist ja so eine Sendung an sich für mich jetzt auch als Musikredakteur, da kann man dann fast ja sagen, Achtung, liebe Hörer, jetzt kommt 2 Stunden ungetestete Musik zu der Sendung. Ja. Ne? Ja, sag mal so, also zum Beispiel im Vergleich dazu, also das ist ja 88.8 fährt so das typische Hitprogrammformat und so. Anders ist es zum Beispiel bei Antenne Brandenburg, da ist es ja Geliebtes Leben, also der Titelsong des Albums in der Rotation, fahren ein ganz schräges Format. Also bei denen findet wirklich Stones, Helene Fischer, Bon Jovi, Falkenberg, Kunze und sonst was, also neben anderer Stadt. Da geht es also wirklich nur um die Songs. Und nicht um irgendwie ein Format. Also und ich glaube, das ist dann wirklich das ist ein guter Weg, aber da ist, glaube ich, Antenne in Deutschland, Antenne Brandenburg, ich glaube, der einzige Sender, der das so stringent durchzieht. Das sehe ich auch so. Also der RBB überhaupt, sicherlich auch Radio 1 und Fritz, das sind fast Exoten. Da kann man noch dankbar sein dafür, dass es die gibt. Und da stellt sich auch wieder die Frage, inwieweit wird das eine Generation überleben? Oder sind sie dann am Ende nicht auch alle auf Kurs? Bei unserem ersten Interview in Leipzig bei Schnee damals, sagtest du, das Internet ist das letzte freie Medium. Würdest du das heute nochmal so wiederholen? Naja, das ist, also ich sag mal so, also diese meine Behauptung von damals, die würde ich schon heute aufrechterhalten. Natürlich ist es aber, es ist natürlich, Freiheit heißt natürlich auch immer die Freiheit der anderen. Das heißt, also es gibt natürlich, man muss auch mit den negativen Auswirkungen von Freiheit leben können, beziehungsweise man muss damit umgehen können. Ich meine, wenn, auch Nazis haben im Web irgendwie, finden da ihren Platz und ihre Verbreitung, wo wir alle natürlich sagen, ja, das geht aber gar nicht, aber doch, es geht und man kann etwas tun, also man kann zum Beispiel Nazi-Seiten blockieren lassen und oder beziehungsweise das natürlich auch öffentlich machen, dass das jetzt eine Nazi-Seite ist, die vielleicht als irgendwas anderes, komischer, patriotischer Quatsch irgendwie getarnt ist oder so. Und ich sag mal so, da ist einfach das demokratische, solidarische Verständnis von Menschen gefragt einfach, wie geht man damit um? Und wenn man das natürlich ignoriert und sagt, na, das ist nur so, dann wird sich das weiter verbreiten. Also das, was negativ ist. Das, was positiv ist, ist natürlich nach wie vor, dass Menschen eine Plattform finden, beziehungsweise auch Plattform finden, nicht nur zu informieren, sondern sich auch sich zu informieren zu lassen. Und das finde ich nach wie vor natürlich gut. Und es ist auch, ich sag mal, wenn wir jetzt wieder auf die Musik zurückkommen, für viele junge Bands im Moment die einzige Plattform, um überhaupt auf sich aufmerksam machen zu können. Und deshalb ist es wichtig. In diesem Sinne wollen wir Geliebtes Leben spielen. Geliebtes Leben, wir sind so weit gekommen und bis nichts mehr bleibt, will ich alles von dir, ich will alles von dir, der Tod ist nur ein Moment. Ich will alles von dir, ich will alles von dir, der Tod ist nur ein Moment. Wir haben uns geschlagen, wir haben uns geküsst, wir werden für uns sterben irgendwann. Wir sind die einzigen Gefangenen unserer Einmaligkeit, wir hatten keine Wahl, als es begann. Bla bla bla bla, aus vielem ist jemand geworden. Ja ja ja ja, doch aus jemand wird nicht mehr. Geliebtes Leben, wir sind so weit gekommen und bis nichts mehr bleibt, will ich alles von dir, ich will alles von dir, der Tod ist nur ein Moment. Ich will alles von dir, ich will alles von dir, der Tod ist nur ein Moment. Wir haben aufgehört zu rennen, stehen staunend und sehen die Sterne schon bevor sie verglühen. Wir verschwenden keine Zeit mehr, keine Macht den Narzissen, die ihre schönen runden Kreise ziehen. Bla bla bla bla, aus vielem ist jemand geworden. Ja ja ja ja, doch aus jemand wird nicht mehr. Geliebtes Leben, wir sind so weit gekommen und bis nichts mehr bleibt, will ich alles von dir, ich will alles von dir, der Tod ist nur ein Moment. Ich will alles von dir, ich will alles von dir, der Tod ist nur ein Moment. Wir können kämpfen oder leiden, wir können gehen oder bleiben, wir müssen uns entscheiden, nicht viel mehr. Bla bla bla bla, aus vielem ist jemand geworden. Ja ja ja ja, doch aus jemand wird nicht mehr. Geliebtes Leben, wir sind so weit gekommen und bis nichts mehr bleibt, will ich alles von dir, ich will alles von dir, der Tod ist nur ein Moment. Ich will alles von dir, ich will alles von dir, der Tod ist nur ein Moment, der Tod ist nur ein Moment. Geliebtes Leben, Falkenberg zu Gast auf Radio Marabu. Wir sind ja seit 1984 euer kleines alternatives Radio. Der alternativen Szene hast du auch ein Lied gewidmet, den Independent-Film. Welche Erlebnisse führten dich denn zu diesem Text? Ach naja, das ist, ich glaube, das, vielleicht ist das ja so ein typischer Szene-Song. Also man trifft natürlich so in meinem Leben immer mal wieder Leute, die Unglaubliches erzählen und die Unglaubliches behaupten. Und wenn man dahinter guckt, stellt man fest, dass da nicht viel ist. Also ich bin mir fast sicher, dass es nicht nur, ich sag mal, in ich sag mal so, in der Kunstszene so, dass man solche Leute hat und dass man solchen Leuten begegnet. Ich glaube, das ist im normalen Leben auch so, dass es viele Leute gibt, die einfach ihr ereignisloses Leben quasi damit aufpeppen, indem sie so ein Name-Dropping betreiben. Also ja, und ich kenne den und mit dem habe ich das schon gemacht und so. Und letztendlich stimmt das ja nicht. Und es ist teilweise auch so lustig, weil natürlich habe ich dann so gedacht, warte mal, wen nimmst du da jetzt? Und dann habe ich so gedacht, okay, also dann nimmst du die Leute, die du selber cool findest, also wo du selber beeindruckt wärst, wenn jemand dir das erzählen würde. Also, klar sind Quentin Tarantino und Nick Cave natürlich für mich großartige Künstler. Dann habe ich so gedacht, naja klar, so ist das genau. Und dann, letztendlich ist es ja so, also ja, ich kenne den, heißt dann meistens in dem Fall, die haben mal irgendwo, vielleicht bei einer Party, irgendwie in einem Abstand von 40 Metern zusammengestanden und so. Und das war es dann auch. Also, und warum Leute sowas machen, ist, naja, ist klar, das Leben ist halt zu ereignislos. Und ja, ich finde es halt eine lustige Geschichte. Und bei Independent Film ist es ja nur auch noch so, dass derjenige, der da so auf die Kacke haut und eine Welle macht und einen auf dicke Hose macht und so, natürlich dann auch noch beruflich Sohn ist. Also der dann ja nicht irgendwie, also ja nicht weiß und nicht kann und eigentlich auch ja nicht will und der einfach nur Sohn ist. Ich meine, es gibt natürlich auch Töchter, also um jetzt mal politisch korrekt zu sein, es gibt also Töchter und Söhne und nicht nur Söhne. Ja. Da bereichern wir unser Leben jetzt mit Independent Film. Neben Quentin Tarantino hast du auch schon mal gestanden. Auf einer dieser krassen Partys in Berlin. Er hat jetzt deine Nummer, wo sind die Gratulanten? Mit deinen genialen Ideen kriegt ihr sicher was hin. Du redest über dein Leben, als wär's ein ganz besonderer Independent-Film. Über dein Leben, überleben. Du redest über dein Leben, als wär's ein ganz besonderer Independent-Film. Über dein Leben, überleben. Du hast gestern noch einen Song für Nick Cave geschrieben. Den hat jetzt so ein Typ, der war auf Tour mit ihm. Du sagst, er meinte nur, Alter, Nick wird es lieben. Weil dein Zeug so real wär und so sublim. Du redest über dein Leben, als wär's ein ganz besonderer Independent-Film. Über dein Leben, überleben, überleben. Vielleicht machst du irgendwas mit Medien in Tokio oder Delhi. Wo bist du nicht überall schon eingeflogen? Silvester feierst du am Nordpol, deine Eltern haben Heli. Deine Eltern kaufen keine Reisen aus Katalogen. Du redest über dein Leben, als wär's ein ganz besonderer Independent-Film. Über dein Leben, überleben. Du redest über dein Leben, als wär's ein ganz besonderer Independent-Film. Über dein Leben, überleben, überleben. We'll be right back. im Captain Film Falkenberg zu Gast auf Radio Marabu. Ich mache ja auch viele Interviews das ganze Jahr über. Und in diesem Jahr bin ich mit einem Kollegen, den du auch auf jeden Fall kennst, dessen Name mir jetzt natürlich entfallen ist, über dich ins Gespräch gekommen. Und wir erzählt, wir spielen deine aktuellen Platten. Und er sagte so, ach ja, Mensch, der Ralf, der muss sich immer alle paar Jahre neu erneuern. Und der ist vielleicht nie so richtig erwachsen geworden. Das war das Statement von dem Kollegen. Und da musste ich so lange drüber nachdenken. Und ich glaube, wenn man von Kunst nicht ins Kunstgewerbe übergleiten will, muss man sich ein Stückchen Kindheit erhalten. Was würdest du dazu sagen? Na, erstmal ist es so, dass das, also ich glaube, dass man sich permanent verändern muss. Also wenn man jetzt jemand ist, also der sagt, okay, ich habe jetzt für mich das offensichtlich erfolgreiche Konzept gefunden und auf diesem Konzept rumreitet sein Leben lang, dann hat das nichts mit Kunst zu tun, dann ist es einfach nur Berechnung. Das heißt also, Künstler, die sich nicht bewegen, die sich nicht verändern, sind also für mich als Rezipienten völlig unakzeptabel. Also ich beschäftige mich nicht mit, oder ich höre keine Musik oder gucke keine Filme von Leuten, die einfach, wo man nicht das Gefühl hat, dass sie sich bewegen. Dieses mit dem Nicht-Erwachsen-Werden, das ist so ein ganz komisches Ding. Also ich meine, ich, ehrlich gesagt, bin froh, dass ich offensichtlich noch sehr viel kindliche Naivität in mir habe, um Sachen so betrachten zu können, wie sie unerwachsene Menschen betrachten, nämlich unvoreingenommen. Das heißt also, wenn man das nicht mehr macht, also wenn man diese komische Abgewichstheit und Abgeklärtheit, sagt man vielleicht auch, wenn man da dann angekommen ist, dann kann man im Prinzip auch aufhören. Wenn man von Interessen geleitet an Dinge rangeht. Ja, ja, na klar. Ja, es ist, ich weiß, dass es viele Kollegen sich sehr kuschelig machen in ihrer Nische und sagen, okay, ich habe jetzt was gefunden, was die Leute offensichtlich mögen und dabei bleibe ich jetzt. Aber das ist einfach nicht mein Ding. Das ist mir eigentlich auch sympathisch an deinem Werk, weil es ein in sich geschlossenes, wachsendes Werk auch ist. Rum bist du ja auch hier wieder zu Gast. Und mit dem Erwachsenwerden, das ist ja natürlich auch so, da gibt es ja auch so ein ganzes Gegenteil. Unsere Gesellschaft tut sich natürlich auch schwer mit Erwachsenwerden. Also viele Leute wollen sich ja mit 70 noch wie 35 fühlen. Hat aber damit überhaupt nichts zu tun. Nee, das ist die andere Kehrseite, dass man einfach offensichtlich nicht damit klarkommt, dass unser Leben natürlich endlich ist und dass auch, ich sag mal, unsere Biologie und im besten Fall auf der anderen Seite natürlich auch wieder unser Denken sich ja verändern. Also das, natürlich werden wir alle älter und wir werden irgendwann sterben. Das ist aber damit überhaupt nicht gemeint. Also ich meine, diese Unvoreingenommenheit von Kindern, dieses unvoreingenommene Betrachten und auch auf etwas zugehen oder auf sich zugehen lassen zu können, das finde ich wichtig. Und wenn man sich das nicht bewahrt, also wenn man sich komplett zumacht und diesen komischen Pseudo-Erwachsenen-Status dann quasi abfeiert, dann hat man eigentlich verloren. Wir spielen jetzt noch einen Song aus Geliebtes Leben, den darfst du auswählen. Lass uns Staub spielen. Meine besten Sommerjahre erwachen immer öfter im Herbst. Die Gedanken kreisen um den Winter, um das Heute ohne Morgen und die Zeilen für danach. Ich will Staub sein über den Wellen und der Sturm bringt mich wieder hier raus. Ich will Staub sein über den Wellen. Ein geliebtes Leben braucht keinen Applaus. Ich will Staub sein. Ich will nicht, dass ein Stein mein Nirgendwo verhindert. Ich will nicht, dass mein Verschwinden Phantomschmerzen lindert. Ich will nicht, dass ich Tränen im nächsten Meer verlieren. Ich will nicht, dass meine Himmel Chronisten karikieren. Wenn nur einer sich erinnert. Ich will Staub sein über den Wellen und der Sturm bringt mich wieder hier raus. Staub sein über den Wellen. Ein geliebtes Leben braucht keinen Applaus. Ich will Staub sein. Ich will nicht, dass Verräter meine Lieder singen. Ich will nicht, dass Despoten tote Blumen bringen. Ich will nicht, dass die Pinscher Platz haben auf dem Abspann. Ich will nicht, dass man mich liebt, wenn ich mich nicht mehr wehren kann. Wenn nur einer sich erinnert. Ich will Staub sein über den Wellen. Und der Sturm bringt mich wieder hier raus. Ich will Staub sein über den Wellen. Ein geliebtes Leben braucht keinen Applaus. Ich will Staub sein. Sein über den Wellen und der Sturm bringt mich wieder hier raus. Ich will Staub sein über den Wellen. Ein geliebtes Leben braucht keinen Applaus. Ich will Staub sein. Meine besten Sommerjahre erwachen immer öfter im Herbst. Die Gedanken kreisen um den Winter, um das Heute ohne Morgen und die Zeilen für danach. Falkenberg zu Gast auf Radio Marabu. Du bist immer politisch engagiert gewesen, jetzt auch in deiner Heimatstadt Halle. Was gibt es für aktuelle Probleme? Ach naja, die Probleme sind eigentlich eher global zu sehen. Also klar, Halle hat genau dasselbe Problem, das andere Städte auch haben, andere Kommunen auch haben. Kultur wird abgebaut, spielt offensichtlich keine Rolle, wird als nicht wichtig beachtet. Ansonsten betrifft uns in Halle genau betreffen uns dieselben Probleme, die Berliner, Hamburger, Stuttgarter oder sonst wen treffen. Also ob wir jetzt zum Beispiel über die weiterhin auf die Energiewende warten, ob wir was jetzt nur mit dem Hochwasserschutz ist, keine Ahnung und so weiter und so fort. Also diese Probleme sind sehr präsent nach wie vor und man hat auch nicht den Eindruck, dass da unglaublich was passieren wird. Also die alltäglichen gesellschaftlichen Probleme, die wir alle haben, die wir weltweit haben, die wir also global haben. Das sind die kleinen Probleme, die lokalen Probleme. Natürlich auch gibt es die internationalen Probleme. Hast du beispielsweise Angst vor Krieg? Ich habe Angst vor Krieg, ja. Also ich habe immer Angst vor Krieg, weil ich meine die Familie meiner Mutter sind Kriegsflüchtlinge gewesen. Also ich weiß aus den Erzählungen, was es bedeutet. Ich weiß auch aus den Erzählungen und oder aus der Literatur, was es bedeutet, was Krieg bedeutet. Also wir haben eine lange Friedensphase in Europa. Wenn man jetzt mal vergisst, was mit Jugoslawien passiert ist, aber Jugoslawien ist auch Europa. Also insofern ist die Friedensphase dann eigentlich doch wieder gar nicht so lang. Aber natürlich Es ist so, dass wir in einer sehr aggressiven gesellschaftlichen Strukturen leben. Ob man das jetzt wirtschaftlich, politisch oder wie auch immer betrachtet. Und nur weil die Kriege exportiert wurden in die dritte Welt, heißt es noch lange nicht, dass das die Möglichkeit eines Krieges in Europa im weitesten Sinne ausschließt. Wenn man so redet, wenn man sich engagiert, erntet man Kritik. Welche Form von Kritik tut dir weh? Naja, ich sag mal so, also ich verstehe Kritik immer als etwas Konstruktives. Und konstruktive Kritik kann nie schlecht sein. Wir leben in Zeiten, die von sehr schnellen Wechseln, auch von sehr schnellen Erkenntnissen leben. Das heißt, das, was ich heute sage, kann morgen schon nicht mehr wahr sein. Damit muss man aber umgehen und man muss auch in der Lage sein, dann sagen zu können, okay, alles klar, verstehe, da habe ich mich wohl geirrt oder keine Ahnung. Also die Größe muss man dann einfach auch haben. Kritik hat es aber auch früher schon gegeben und wir haben jetzt einen schönen Spaß zum Ende der Sendung. Kannst du dich noch an die Musikjournalistin Petra Schwarz erinnern? Ja, Petra Schwarz hat für das DDR-Fernsehen. Drams, das Musikmagazin zum Beispiel. Ja, genau. War sie als Journalistin tätig und kommt aus dem Oktoberclub-Zusammenhang. Also wie viele andere DDR-Journalisten auch. Also Oktoberclub und Jahrgang 49. Diese Singleclubs waren ja so eine Art Kaderschmieden für spätere Medienjournalisten. Und Petra Schwarz war eine von... war eine der Journalisten, die, glaube ich, das, was ich damals gemacht habe, nicht so richtig mochten. Das kann man so sagen. Wir hören uns jetzt mal die Kritik an und danach spielen wir einen Song von Traumarchiv, den du jetzt aussuchen kannst. Ach naja, Traumarchiv war schon, der Titelsong war eigentlich, fand ich ganz schön. Dann hauen wir den dann dran und bedanken uns für das Interview. Und hier ist sie jetzt, Drams 1987, Petra Schwarz. IC gibt mit dieser Platte, wie er auf dem mich frösteln lassenden Cover verkündet, einige seiner ganz persönlichen Träume zum Besten, die wiederum, Zitat, auch eure sein könnten. Von einem Wunderland ist die Rede, vom Mann im Mond, der allerdings die von IC ersehnte heile Welt wohl nie bringen wird, und von diversen anderen lebensweisen Dingen, wie, Zitat, Wunder macht der Mensch sich selbst, oder gewinnen wird nur der am Schluss. Mit seiner reizvollen, fast unverwechselbaren Stimme singt IC von einem, genauer von seinem, Traumarchiv. Dort hat er dich gefangen, weiß aber nicht so genau, wer oder was du bist. Nichtsdestotrotz veranlasst dieses Etwas IC mächtig zum Stöhnen. Mag jeder seine Fantasie spielen lassen und es für sich interpretieren, meine reicht, und nicht nur an dieser Stelle der LP offensichtlich nicht aus, einen Sinn zu finden, aber vielleicht soll da auch gar keiner sein. Eines ist klar, Unterhaltungskunst ist heutzutage ohne Popmusik kaum denk- und ertragbar. Stellt sich nun einer mit Pop, und das ist IC-Musik, zweifellos auf die Bühne oder verbringt Wochen und Monate im Studio, dann produziert er etwas, womit ich mich unterhalten soll und ja auch möchte und mir dabei irgendwo einen Gewinn erhoffe. Natürlich keinen finanziellen. Nein, ich meine einen für mich, die ich wie alle anderen auch täglich bestimmte Pflichten erfülle, Ansprüche entwickelt habe an vorhandenem Messe mit einem unter anderem zum Denken vorhandenen Kopf. Den aber kann ich zumachen, zumindest für große Teile der LP. Und bevor ich Unkenntnis in Sachen Kunst vorgeworfen bekomme, natürlich gehört auch der Bauch dazu. Emotionen, Gefühle, keine Frage, die aber wollen auch nicht so recht aufkommen. Zu diesem Zwecke müssten möglicherweise die Titel weniger konstruiert sein und scheinen und mehr aus dem Bauch kommen. Dann sprünge der Funke bestimmt über. Zwei, drei Ausnahmen stimmen mich nach dem Genuss des gesamten Traumarchivs etwas weniger gleichgültig. Zum Beispiel Niemals, unter anderem wegen seines interessanten Sounds, insbesondere in den Strophen, oder Mensch, ein sehr schönes Lied des Vaters Ralf Schmidt für seinen Sohn. Immer wieder verblüffend, wie inmitten diverser elektronischer Gerätschaften und Raffinessen ein oder zwei Keyboards vom oder im Bass zurückhaltend begleitet klingen. Ein Ohrenschmaus, intelligent eingesetzte Sparsamkeit bei den musikalischen Mitteln. IC ist Komponist, Arrangeur, Texter, Leiter der Studioband, gemeinsam mit Lothar Kramer und Wolf-Dietrich Fruck seitens Amiga auch noch Produzent der Platte und Musiker und Interpret. Das ist eine international durchaus übliche Personalunion und bestimmt anzustreben, will man relativ unabhängig sein. Vom Anspruch her allerdings nicht zu unterschätzen. Negativerlebnisse bauen mich mehr auf als immer nur Zustimmung. So hat es IC alias Ralf-Heinz Schmidt kürzlich sinngemäß gesagt. Hoffentlich versteht er es ganz in diesem Sinne. Im günstigsten Falle sind seine, auch eure Träume. Ich wünsche euch nette Stunden mit der IC-Soloplatte.